Sunday Service mit viel neuer Musik. Zum Beispiel eben gerade hörten wir Rivulets, das Projekt von Nathan Amundsen, auch schon seit richtig langer Zeit dabei und mit einer richtig guten neuen Platte. I Remember Everything heißt das neueste Werk von den Rivulets. Gerade eben hörten wir Into the Night. Zwei, drei Stücke davon dürfte man schon kennen als Rivulets-Fan, weil es die schon mal als EP veröffentlicht gab. Aber hier nochmal mit ein paar mehr Songs drauf, die wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr melancholisch geworden sind. Heute in der Sendung gibt es Musik von ja richtig vielen neuen Platten dabei. New Order, Nicole Willis and the Soul Investigators, Dungen, Jono McCleary, Julia Holter, dann Kurt Weill, also richtig viel gute neue Platten auch. Hier geht es erstmal weiter mit Destroyer. Jacob's in a state of decimation. The writing on the wall isn't writing at all. Just forces of nature in love with our weather station. Hand in hand through the great away at dawn. The writing on the wall said Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows, so you could fall in love with Times Square. Of nature to the ocean, Times Square. Das Saxophon klang schon ziemlich nach 80er, mein lieber Scholli. Das waren Destroyer, die Band um Dan, alias Daniel Bajar. Kennt man auch von Bands zum Beispiel wie die New Pornographers. Destroyer ist ein einiges Baby und mit Poison Season haben sie gerade eine neue Platte rausgebracht, Destroyer. Und ja, die klingt wirklich sehr 80er-lastig mit großen Pop-Momenten, mit ganz vielen Referenzen an Bands wie Prefab Sprout oder auch Aztec Cameron, alles andere aus dieser britischen 80er-Jahre-Ecke. Destroyer verbeugen sich ganz, ganz groß vor diesen Vorbildern und haben eine Platte gemacht, die ganz anders klingt als das vorherige Werk Kaputt. Das war eher so eine Softrock-Nummer. Und ja, tolle Platte, finde ich auf jeden Fall. Und Destroyer aus Kanada. Damit geht's weiter mit Bands aus Kanada, mit Ort. Die kommen aus Montreal, machen auf ihrem zweiten Album Sun Coming Down eher so richtig schönen Indie-Noise im Stile von Sonic Youth, Firehose und anderen. Und ich habe ein Video gesehen von einem älteren Song, der Sänger Tim Darcy gibt sich so ein bisschen wie der frühe Fergal Sharkey, damals noch bei den Undertones. Musikalisch ist es nicht im Vergleich, aber nur so von der Art, von der Mimik, von der Gestik, wie er sich bewegt. Das ist schon echt ganz spannend gemacht. Hier kommt Ort mit ihrem Song On the Line. Featureless stranger upon the ridge, don't fear on your approach, this shade all the way. Ava Maria, I am your dog. There on the horizon line, I'll be your man inside. There on the horizon line, I'll cut it off. Oh, no. observation, don't you say? It's a very astute observation, if I do say so myself. Put on your evening attire, we got a lot of forgetting to do. Waren gerade eben Ort mit ihrem Song On The Line und der Gesang hier von Tim Darcy hat auch manchmal so ein bisschen was von dem großen Mark E. Smith, Sänger von The Fall. Das klingt manchmal relativ ähnlich, wie er seine Wörter eher spricht als singt. Das Album von Ort heißt Sun Coming Down, zweites Album dieser Band aus Kanada, war auch vor kurzem hier Platte der Woche beim Sunday Service. Den hört ihr nämlich. Als nächstes Public Image Limited, eine Band um John Lydon, kennt man auch als Johnny Rotten, damals noch Sänger gewesen von den Sex Pistols. Als die sich auflösten, haben sich Public Image Limited, auch als PIL abgekürzt, 1978 gegründet. Echt lange her. Und ja, es gab mal zwischendurch auch eine lange Auszeit. Inzwischen sind sie zurück mit einer neuen Platte. What the World Needs Now heißt die. Und wirklich diese neue Platte von Public Image Limited braucht, sind wir dahingestellt. Hier kommen sie mit Betty Page. Betty Page, remember when you were all the rage? Front page, with Betty Page, remember when you were the rage? And she was sent third in the greatest graphic country of the world. Well, welcome to America. Land of the free, the pill absurd, well served. Look, my Betty. Christian cold. So get your caliper off. Strip it down to the stars and stripes. God bless America. To Betty Page, yeah. Well, you can take my stage. Yeah. geographic country of the world. Welcome to America, USA. Driving in my pants. Land of the free. Christian core. So get your cooper off. Strip it down to the stars and stripes. See Betty Page, yeah. Well, you can take my stage. Betty Page. Betty Page wurde hier besungen von Public Image Limited, die Band von John Lydon. Ich habe ihn eigentlich immer so alter Johnny Rotten abgespeichert, aber ich glaube, den Namen trägt er nicht mehr. Er wohnt auch gar nicht mehr in London. Inzwischen ist John Lydon in L.A. ansässig. Und ich habe gerade ein Interview mit ihm gelesen. Nicht über Musik ging es dort, sondern um Fußball. Er ist bekennender Arsenal-Fan. Und das war ganz nett, wie er so aus alten Zeiten damals erzählt hat, wo er als Sex Pistols, sage ich mal, Mitglied eigentlich auch immer ins Stadion ging und da ja mehr so weniger mit den Fußball-Hooligans sich rumgeprügelte. Das war nett zu lesen. Public Image Limited waren das gerade mit einem Song von ihrem Album What the World Needs Now. Relativ schwache Platte, wenn ihr mich fragt, oder lieber alte Sex Pistols Scheiben an. Da geht's mehr zur Sache. Hier kommen Want mit Paintings Are Dead. And the paintings are now dead. I looked into your eyes and the animals are bred. They'll slip in your disguise. Bisschen Krach gemacht bei dem Song Paintings Are Dead von Want. Das ist eine Band aus Kalifornien. Drei Menschen stecken dahinter. Corey Hansen, Evan Burrows und Lee Landay. Die haben gerade eben mit 1000 Days ihre dritte Platte veröffentlicht. Die ist relativ krachig, wie man gerade eben hörte. Aber immer so, sag ich mal, 2 Minuten Kleinode verpackt mit ganz, ganz vielen spaßigen, lustigen, bunten, flippigen Ideen. Eine Platte, auf die man sich einlassen muss. Keine zum Nebenbei hören, weil dann nervt die nämlich, muss ich wirklich dafür Zeit nehmen und sich darauf konzentrieren. Dann funktioniert es auch mit Want. Hier kommen sie nochmal mit Dungeon Dropper. Only to laugh to lie. godson. He's been incarcerated with the 2 7. Now they're 3, 4, and 5. Drop down the door, slide the lock in the frozen night. Dream of their dreams, let them turn yourself in. Tja, eine spaßige Truppe. Das waren Wand mit Dungeon Dropper von ihrem Album 1000 Days. Nach so viel disharmonischen Klängen geht es hier jetzt ganz ruhig mit Klavier zu. Klaviermusik hat ja inzwischen schon fast inflationäre Züge angenommen. Lambert heißt ein Klavierspieler, der gerade eben mit Stay in the Dark eine Platte veröffentlicht hat, wo ich denke, das kann sich nicht mit anderen messen lassen, wie zum Beispiel Nils Frahm oder Max Richter oder andere aus der ganzen Ecke, weil es dann irgendwie doch vielleicht ein Tick zu klassisch klingt. Hier kommt er mit Talk. Your bones too. Den Sunday Service, und das gerade eben war Maya Vidal oder Weidel, ich würde irgendwie Vidal eher sagen, weil ihre Eltern auf der einen Seite französisch, auf der anderen japanisch-deutscher Abstammung sind, und von daher würde ich es eher französisch aussprechen, also Maya Vidal. Allerdings geboren in den USA, aufgewachsen in Kalifornien, dann jahrelang in Brooklyn gelebt, in New York, und inzwischen ist sie in Barcelona ansässig und hat gerade eine neue Platte veröffentlicht. You're the Waves heißt dieses Werk, und für mich ist sie schon seit ihrem Debütalbum eigentlich immer so ein bisschen als kleine Schwester von Coco Rosie durchgegangen, von den beiden Schwestern. Musikalisch versucht sie Ähnliches zu machen, so ein bisschen mit viel kleinen Instrumenten und viel kleinen Details dabei und damit, sag ich mal, elektronischer Pop-Untermalung. Das ist ganz nett gemacht. Hier hörten wir gerade den Song Bones und nochmal Maya Vidal von ihrem neuesten Album, ein Song Island of You and Me. Waking up in a double light, next to me you're still sleeping. You would think this was paradise, you would think you were dreaming. Yeah, the ways in on the beach, yeah, the wind in on the trees, on an island of you and me, that nobody can reach. You and me in a sycamore tree, we're K-I-S-S-I-N-G. All silly kids sound just like this, but I don't wanna hide, they can't judge me. I'm giving you my heart, don't break. No, no, no. Maya Vidal hörten wir mit dem Song Island of You and Me. Ihr neuestes, ihr zweites Album trägt den Titel You're the Waves. Und bevor sie unter eigenem Namen Musik gemacht hat, hat sie auch bei einem Mädchen-Punk-Trio mitgespielt. Kiev hieß die Band, war damals in den USA auch relativ erfolgreich und hat sie nochmal mit Your Kid Sister so eine Coverband gehabt, wo sie ihre Teenage-Lieblingsbands im neuen Gewand präsentierte. Das waren dann eher so Rancid und sowas. Kann sich auch ganz spannend anhören, denke ich mal. Hier kommt eine Künstlerin aus Berlin, um die es jetzt länger still war. Jetzt sieht sie zurück, Barbara Morgenstern. Was sagst du nun? Nie mehr allein sein. Was willst du tun? Heißt das nun ja oder nein? Mein bester Freund schlummert mich ein im Tanz. Und weil so schön scheint, Finger und ganze Hand, du siehst mir. Hör mir zu. Meins sollte deins sein. Das singt hier Barbara Morgenstern. Die Künstlerin aus Berlin hat ein neues Album veröffentlicht. Das trägt den Titel Doppelstern und dieser Titel ist eigentlich relativ bezeichnend für das, was auf dem Album passiert. Sie hat nämlich sich zu jedem Song einen anderen Künstler als Gast eingeladen, also zu zweit unterwegs und an den Songs geschraubt. Doppelstern, deshalb auch dieser Albumname. Ja, und gerade eben bei Meins sollte deins sein, habt ihr das Klavier vielleicht erkannt? Das war nämlich von Hauschka gespielt, also Volker Bertermann, den man hinter Hauschka kennt, dieser Mann mit dem präparierten Klavier. Und ja, konnte man schon raushören, dass er das war. Ganz charakteristisch, ganz eigen seine Art, Klavier zu spielen. Andere Gäste sind hier drauf, T. Raumschmiere zum Beispiel, Justus Könke, Gudrun Gut und diverse andere. Ich habe noch einen Song rausgesucht, wo sie zusammen mit Tonja Reh, eine andere Künstlerin aus Berlin, zusammen gearbeitet hat. Dieser Song heißt Schieß den Bock. Hier kommt Barbara Morgenstern. Schieß den Bock. Ja, komischer Titel hier, aber nette Musik. Barbara Morgenstern hörten wir im Duett mit Tonja Reh. Das Ganze von Barbara Morgensterns neuesten Album mit dem Titel Doppelstern. Mac Miller, hinter diesem Pseudonym verbirgt sich ein gewisser Malcolm James McCormick, der kommt aus den USA, hat mal so als Indie-Rapper angefangen, inzwischen ist er richtig beim Mainstream gelandet. Neuestes Album Good AM wurde produziert von Rick Rubin, hier kommt er mit Brand Name. Yeah, we in between heaven and hell. Fucking 9 to 5, I'd rather end up dead or in jail. American ninja to these obstacles, no stopping me, we on the move. Your mouth running like a prostitute's, keep your head to yourself. I work harder than anybody you know. I'm done with tricks, don't need no money to blow. Deadly aim, self-contained, superstar, they yell the name. Blood diamonds, finna go to hell for my chain. A pea fitted on my head, though. Too high, you can't reach me with the cell phone. No goodbyes, no hellos. You don't want this life I live. You rather had a wife and kid. Shooting dice with Jesus Christ for 20 on the midnight. To everyone who sell me drugs, don't mix it with that bullshit. I'm hoping not to join the 27 club. Just want the coke dealer house with the velvet rug. Fuck the world, it's no one else but us. Wow. Shoes off, I'm comfortable, I'm chillin', smoking weed again. I'm from the burg, not the burbs, investigating my nation, homie, we ain't concerned. We're from the 412, out to the 310. We're from the pavement in my basement to them yellow brick roads. See, I was on my P's and Q's like LMNO, but kicking bitches out my crib, somebody tell them go home. Oh no, I was in the crib with my different shit. Simple living, I'm a hypocrite, cause I'm filthy rich, got businesses. Been had wifey and mistresses, been trying to tell you what my vision is, but y'all still ain't listening. The war they winning, it's just beginning, and I've been bounced border like Michigan. I got stats, they got opinions, I got facts. LeBron left home, but he came back. This what raised me, made me rap, PA's baby. I ain't been to PA lately. See, I left and they call me Shady. I'm a white rapper, they always call me Shady. Got no idea what I'm contemplating, I guess. Miller hörten wir mit dem Song Brand Name. Good AM heißt sein neuestes Album, wo man damit jetzt so erfolgreich ist mit seinem Rap. Das ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aus dem Hip-Hop-Bereich, Rap-Bereich kommt auch ein gewisser Stephen A. Clarke. Irgendwo Richtung Miami, glaube ich, ist der zu Hause. Hat sich jetzt inzwischen dem R&B zugewandt. The Lonely Roller heißt sein aktuelles Album. Davon der Titelsong. Flew out to Vegas for the Just one more trip and I'll be done. Although I liked her, I was scared. All black eye, lighter the darkest stare. She wasn't the greatest dancer, but when she spoke to me, I fell intrigued from what she said. Hey, mister, lonely ruler, don't you wanna take a ride? I'm on the coast of love. Mister, lonely ruler, I'll get you like a mountain lion. Also hier gerade eben Stephen A. Clarke mit einer richtigen R&B-Nummer. Das Album The Lonely Roller ist voll von solchen Songs. Lonely Roller, auch gerade der Titelsong. Erstaunlich dabei ist, dass diese Platte bei einem richtigen Indie-Label erschienen ist, Secretly Canadian. Eigentlich eher für richtig gute Gitarrenmusik bekannt, aber scheint jetzt auch so ein bisschen Richtung vielleicht Kommerz stehlen zu wollen. Naja, es sei ihnen gegönnt. Ihr hört den Sunday Service. Letzter Song der ersten Stunde kommt aus Dänemark von einer Band namens Copenhagen. Die klingen so richtig schön retro auf ihrer EP, die hier vorliegen haben. Do the Right Thing heißt das Teil und die Band nennt sich Detroit. D-Detroit geschrieben, aber ausgesprochen natürlich wie die amerikanische Industriestadt. Detroit hören wir hier mit ihrem Song D-Strut. You're listening to Detroit. Power, baby. Detroit.